kölé, an der, der Magie. Wind pfeift übern Kamm, die Kinder frieren wie ein Lamm, ein König. Ein König, ein Berg der Magie.